verfluchte Pisse, was gibt's denn? Ich will nicht nerven, Silas. Meine verfluchte Ringelnatte hat ein Durchhängeralter. Was? Ich bin voll der Muschilover und mein Schweif wird nicht steif, okay? Ich denke, da habe ich was für dich. Sekunde. Verfluchte Pisse, was gibt's denn? Ich will nicht nerven, Silas. Meine verfluchte Ringelnatte hat ein Durchhängeralter. Was? Ich bin voll der Muschilover und mein Schweif wird nicht steif, okay? Ich denke, da habe ich was für dich. Sekunde. We'll be right back. Yeah. Dancing. We'll be right back. Thank you. Thank you. We'll be right back.

We'll

Bis zum nächsten Mal.